Jede Nacht steh ich am Fenster und ich schau zu deiner Tür. Du kommst allein nach Haus und keiner ist bei dir. Hab mich oft gefragt, liebst du denn ganz allein? Oder gibt es eine kleine Chance, bei dir zu sein? Auch so allein, so wie ich, wenn ich von dir träum, möchte wissen, wie's dir geht, wie du lachst und wie du lebst. Warum bist du denn noch allein? Warum kann ich nicht bei dir sein? Warum willst du meine Liebe nicht? Es ist dein Blick, der mein Herz zerbricht. Tim.